Der Satan ist gegen den Allerbarmer widerspenstig. O mein lieber Vater, ich fürchte, dass dir die Strafe vom Allerbarmer widerfährt, so dass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Er sagte, verschmähst du meine Götter, o Abraham, wenn du nicht aufhörst, werde ich dich ganz gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang. Er sagte, Friede sei auf dir, ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Als er sich nun von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allahs dienten, fernhielt, schenkten wir ihm Isaak und Jakob, und alle beide machten wir zu Propheten. Und wir schenkten ihnen etwas von unserer Barmherzigkeit. Und wir verliehen ihnen einen hohen Ruf an Wahrhaftigkeit. Und gedenke im Buch Moses, gewiss, er war auserlesen und er war ein Gesandter und Prophet. Wir riefen ihn von der rechten Seite des Berges und ließen ihn zu vertraulichem Gespräch näher kommen. Und wir schenkten ihm aus unserer Barmherzigkeit seinen Bruder Aaron als Propheten. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Und gedenke im Buch Ismaels. Gewiss, er war wahrhaftig in seinem Versprechen und er war ein Gesandter und Prophet. Und er pflegte seinen Angehörigen das Gebet und die Abgabe zu befehlen. Und er war seinem Herrn wohlgefällig. Und gedenke im Buch Idris. Er war ein wahrhaftiger und Prophet. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Das sind diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, unter den Propheten aus der Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die wir mit Noah trugen, und aus der Nachkommenschaft Abrahams und Israels, und von denjenigen, die wir rechtgeleitet und erwählt haben.